NDR Info. Das Feature. Am 29. Januar vor 100 Jahren wurde der Radiopionier und Redakteur der ersten Stunde Peter von Zahn geboren. Wer nachts über die Straßen Europas fährt, ist nicht allein. Die Stimmen der Sender begleiten ihn. Manch eine klingt fremd, manche vertrauter, manche wie die eines Freundes. Ich habe das deutliche Gefühl, und Sie werden mir sicher beipflichten, dass kaum ein Geschlecht mäßiger informiert, weniger gebildet, dürftiger erzogen war als das Lebende. Das sind Menschen, die Radio hören, die aus dem Dritten Reich entronnen sind. Und im Dritten Reich war das Radio das wirksamste Medium, jenseits aller Zeitungen, Literatur oder sonst was. Das Radio war es. Ich sage nur Stichwort Goebbels und so weiter. Ganz zu schweigen davon, dass es nie eine Generation gab, die bei so viel Unterhaltung so wenig unterhaltsam gewesen wäre wie die unsere. Und macht da nun die Rasse der Rundfunkhörer eine Ausnahme? Mitnichten. Ich möchte fast behaupten, im Gegenteil. Aber ist denn daran der Rundfunk schuld? Die Antwort lautet, er ist mitschuldig. Zahn war ein großer Mann. Er war nun mal ein großer Darsteller und er war ein kluger Kopf. Die Unfähigkeit zur geistigen Konzentration ist nicht mehr auf bestimmte Schichten in den Großstädten beschränkt. Sie hat das gesamte Volk ergriffen. So hätten also die Männer vom Rundfunk, was sie mit der einen Hand aufzubauen bestrebt waren, mit der anderen Hand wieder eingerissen. Und er hatte auch diese Kraft, die alle vier hatten, diesem Desaster entronnen zu sein und das Bedürfnis zu haben, Stellung zu nehmen und eine neue Orientierung weiterzugeben. Verhütung des Radiokannibalismus. Bisher nämlich vernichtet der Rundfunk mehr menschliche Substanz, als er aufbaut. Vorerst zerstört er mehr Gemüter, als er erhebt. Und es wäre demnach die Aufgabe des Rundfunks in erster Linie, dass er die Gefahren bekämpft, die ihm innewohnen, weil er existiert. Das ist Peter von Zahn. Und diese Sätze, die haben eigentlich schon so ein bisschen was von einem Selbstporträt. Also wir haben sein leidenschaftlich-kritisches Verhältnis zum Massenmedium Radio und seinen erzieherischen Ansatz gegenüber denen, wie er mal sagte, die geistig und körperlich verhungert waren nach 1945. Und natürlich haben wir auch sein Hauptwerkzeug, nämlich die Stimme. Ja, ist es Peter von Zahn? Den kenne ich, ja. Wer ist das? Das ist ein Fernsehreporter. 1988, da hatte man so diese Ansprache von Zahn noch im Ohr. Also wie der Kollege vom NDR das ja zum 75. Geburtstag rausgefunden hat. Diesen Singsang und den sperrigen, ja fast schon unnatürlichen Rhythmus seiner Ansprache. Aber das ist alles gar kein Manierismus, sondern ein Ausdrucksmittel. Und die wichtige Botschaft, die dahinter steht, war, man soll die Sendung eben kritisch hören. Und von Zahn wollte eben auch, dass seine Hörer sich dreimal fragen, kann ich das glauben, was ich da höre? Und gerade weil sie nicht in diesem deutschen Sinne befehlsnahe waren, sondern ganz persönlich mit großer Authentizität gesprochene Worte gewesen sind, haben sie die Wirkung gehabt. Er hat also das Medium auf eine völlig neue Art begriffen. Das ist doch der Punkt. Nicht von oben runter, sondern auf Augenhöhe, ich zu dir. Und darin lag der Durchbruch. Das ist Peter Leonhard Braun, der Erfinder des internationalen Medienpreises Prix Europa und selbst ein sehr großer Mann des Radio-Features. Er ist 16 Jahre jünger als der 1913 geborene von Zahn. Und das ist das Spannende, damit gehört er ja genau zu den jungen Deutschen, für deren Bildung von Zahn im zerstörten Nachkriegsdeutschland eben Radio gemacht hat. Und natürlich war es eher die Abkehr von irgendeiner Art der Propaganda. Wenn Sie das frühe Radio hören, haben Sie ja oft diesen Ton noch drin. Das ist die gleichen Stimmen sind wie im Dritten Reich, die in diesem ganz typischen Überzeugungsstaccato irgendetwas da sagen. Und mit dem Feature hattest du von Anfang an die normal sprechende, wirklich das meinende Person, das Sagende, was diese Person meint. Das war das andere. Das war im Grunde auch wieder ein Aufbruch des Radios zu sich selbst. So seltsam wie ich sprach damals am Rundfunk keiner. Der deutsche Radiohörer war 12 Jahre lang der betont zackigen, gewollt schneidigen Sprechweise ausgesetzt gewesen, die uns aus alten Wochenschauen noch in die Ohren gellt. Es dauerte lange, bis sich die deutschen Radiohörer daran gewöhnten, dass man ihnen nichts befehlen, sondern nur etwas mitteilen wollte. Die britischen Verantwortlichen des am 4. Mai 1945 gegründeten Radio Hamburg, ein Radio der alliierten Militärregierungen, waren vorsichtig, was die Einstellung deutscher Mitarbeiter anging. Verständlicherweise ging es ihnen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr um die politische Unbedenklichkeit ihrer neuen Kollegen als um deren formal-ästhetisches Können. Axel Eggebrecht, Ernst Schnabel, Alfred Andersch und eben auch Peter von Zahn waren zwar Intellektuelle und Literaturkenner, aber was den Umgang mit Radio anging, waren sie Neulinge. Doch das war nicht weiter schlimm, denn es galt ja erst einmal, den Hörern eine freiheitliche, völlig neue Haltung zu vermitteln. Was verstanden meine Freunde und ich als die überragende Aufgabe des Journalisten in den ersten Jahren nach dem Krieg? Er musste den Deutschen beibringen, sich selbst zu verstehen. Sie wussten nicht, warum sie als ewige Spielverderber galten. Dem Journalisten oblag es damals, sie darüber aufzuklären und ihnen voranzugehen beim Analysieren der Vergangenheit. Das große Glück dieser Aufbauarbeiter des Radio-Features war es, dass sie nicht nur selbst mit engagierter Neugier gesegnet waren, mit einem scharfen Blick und einem Gespür für den Pulsschlag eines Themas. Sie arbeiteten auch nicht in einem amerikanischen oder französischen Sender, sondern eben mit den Briten zusammen. Sie schöpften aus einer Tradition der Delegierung von Verantwortung. Ein riesiges Kolonialreich wurde mit delegierter Autorität gut gelenkt. Wir waren die Maharajas des Radios. Wir taten, was wir für richtig befanden. So wurde das Feature, was es heute ist, nämlich öffentlicher Raum, eine Art Speaker's Corner, wie man das aus London kennt. Und die Briten, die waren ja nicht nur viel laxer mit der Zensur oder der Überwachung als ihre Alliierten, die brachten auch, und das ist entscheidend, ihr Radiowissen mit. Und zum Feature kam von Zahn erst einmal, als er deutsche Geschichte dramatisiert hat, in dramatisierter Form gesendet, weil es ja an den Schulen überhaupt keinen Geschichtsunterricht gab in der Zeit. Dem kam der neue Begriff Feature entgegen. Ich war Leiter der Abteilung Talks and Features und wusste anfangs noch nicht einmal, was mit Feature gemeint war. Und die haben, diese vier, die haben sozusagen das Feature verordnet bekommen. Das Feature war die erfolgreichste nach unten, nach innen gehende Wortform des britischen Radios. Und das hatten die, die hier in Hamburg das aufmachten, sozusagen im Gepäck. Und weil alle vier ein großes Kaliber hatten, entstanden plötzlich ganz neue Radio-Egos und Radio-Wirkungen. Und da hatten sie dann das deutsche Feature mit einem Schlag. Zur Grundvoraussetzung dieses neuen deutschen Features, sozusagen britischer Prägung, da gehörte ja vor allem die Erkenntnis, dass die große Welt in aller Vielfalt hautnah und neugierig entdeckt werden sollte und nicht erobert. Also die Sensibilität für das andere war gefragt. Ein individueller Blick, die individuelle Erfahrung und damit natürlich dann auch die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen. Das war moralische Erziehung durch Ästhetik. Rom ist älter und Shanghai bunter. New York ist reicher und reckt seine Häuser näher an die Wolken. Paris lockt die Welt mehr und Moskaus Antlitz ist strenger. Aber größer ist keine Stadt dieser Erde als London. Hier ist London, Anatomie einer Weltstadt. So hieß das erste deutsche Feature der Nachkriegsrundfunkgeschichte. Und das erzählt, ganz ohne Originalton, nur in Worten aus der britischen Metropole. Also hier liegt die Information neben der poetischen Aufzählung oder der reportagehaften Beschreibung und dem literarischen Zitat. Der Autor versucht sozusagen mit Sprache den Duft der Großstadt einzufangen, die Atmosphäre. Der Kaufmann der City of London, er hat's überstanden. Und mehr als nur das. Seit 2000 und einigen Jahren. Er überstand zahllose Barbaren, die Sachsen, die Angeln. Die Dänen, die Ritter der Normandie. Und Invasionen von Grippe und wertlosem Geld. Und die Choleraepidemie. Und Bürgerkriege und Revolutionen. Es ist August 1948, Hamburg und viele, viele Städte Deutschlands liegen noch komplett in Trümmern. Und da führt dieses radiophone Städtefeature vor, was es in der chaotischen Kapitale Großbritanniens zu entdecken gibt. Da, wo heute die BBC sendet, war früher ein stinkendes, muffiges Durcheinander überfüllter Gassen. Das ist lange Zeit her. Heute erhebt hier am Ende eines breiten Straßendurchbruchs Busch House seine grauen, kantigen Fronten und sendet die Stimme der Insel, die Stimme der Weltstadt um die ganze Erde. Als dieses Stück urgesendet wurde, war der 35-jährige Radiomann bereits eine Legende. In seinen 3 Jahren als Leiter der Feature-Abteilung des Hamburger Senders war er der Reporter der unmittelbaren Nachkriegszeit. Seine Stimme, seine Themenauswahl, sein Charisma waren so prägend, dass die Presse bald spöttelte, jeder Reporter, der etwas auf sich hält, zahnt. Jeder glaubt, wenn er so spricht wie Zahn, ist er auch so gut wie Zahn. Ist er aber nicht. Und schon bevor er 1951 als Auslandskorrespondent in die USA ging, gehörte von Zahn zu den prägenden Persönlichkeiten des westdeutschen Journalismus. Als er später zum Fernsehen wechselte, war die Umstellung nicht besonders groß. Ich habe einfach die Hörfeatures, die wir damals machten, so nannten wir das, die habe ich ins Fernsehen übersetzt und da kam irgendwas raus, was die Leute hier in Deutschland interessierte. Und mit seinem Weg als Journalist war der 80-Jährige von Zahn zufrieden. Alles war ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hatte, nur ein bisschen besser. Rom ist älter und Shanghai bunter. New York ist reicher und reckt seine Häuser näher an die Wolken. Paris lockt die Welt mehr und Moskaus Antlitz ist strenger. Aber größer ist keine Stadt dieser Erde als London. Größer an Raum und an Ruhm und an Ruhe. Hier ist London. Anatomie einer Weltstadt. Beschrieben von Peter von Zahn. Niemand weiß, wie groß London ist. Niemand weiß, wo diese Stadt beginnt und wo sie endet. Über 60 Kilometer erstrecken sich ihre Häuser von Nord nach Süd und von Ost nach West. Von Edmonton im Norden nach Croydon und Calston im Süden und von Harrow im Westen nach dem Ort, wo die Zeit gemacht wird, nach Greenwich im Osten. Das eine mag zur Grafschaft Middlesex gehören und das andere zu Sussex. Aber es ist kein Unterschied zwischen den Straßen und Häusern. Es ist alles London. Es gibt keine sichtbare Grenze. Und wer es ausprobieren will, der gehe zu Fuß von Greenwich nach Harrow. Aber er muss vor der Sonne aufstehen und darf nicht anhalten und nicht rechts und nicht links schauen, sondern muss marschieren und marschieren über Pflaster und Asphalt, durch rote und braune Häuserzeilen und durch graue Straßenschluchten, bis die Sonne über ihm ist. An unzähligen Läden und Kinos und Kneipen und Kirchen vorbei, durch schmale Gassen und wimmelnde Straßen und dann hinter der Sonne her, die ihn überholt hat und nur durch einen braunen Rauchschleier zu erkennen ist, über Brücken und Gleise, durch den dröhnenden Strom der Autos und Omnibusse und wieder durch braune und rote Häuserzeilen, bis er spätabends, nach 14-stündigem Marsch, am jenseitigen Ende der Stadt ankommt. Aber dieser Mann hat nur einen Querschnitt durch die Stadt London gesehen, so dünn wie ein Sägeblatt verglichen mit einem Baum. Er sah auf seiner Wanderung einige tausend Gesichter, vielleicht 10.000, weiße und rote der Europäer, schwarze und braune der Neger, gelbe und olivfarbene der Asiaten, 10.000 Gesichter sind an ihm vorbeigetrieben wie Algen im großen Menschenmeer Londons. Treibende Algen, Tang und wimmelnde Tierchen in Ebbe und Flut des Verkehrs, in Brandung und Wirbel der Plätze, im Sog der Bahnhöfe und Kinos. Mehr Menschen leben hier als in der Schweiz, mehr als in Schweden, mehr als in Norwegen, in Dänemark, in Holland, in Österreich, mehr als in Australien. 8.203.942. Das ist Groß-London. 8.200.000 Menschen. Vielleicht sind es auch mehr geworden oder weniger, seit man sie zum letzten Mal gezählt hat. Aber nehmen wir an, es sind 8 Millionen. Stell sie nebeneinander und ihre Kette würde von Gibraltar quer durch Spanien über die Pyrenäen hinwegreichen und durch Frankreich und Deutschland und Polen hindurch bis tief nach Russland hinein. Und der größere Teil dieser Kette würde aus Londoner Frauen bestehen, denn es leben 500.000 mehr Frauen als Männer in London. Unter den grauen und roten Schieferdächern zwischen Woolwich und Harrow, zwischen Croydon und Edmonton. Jede in einer winzigen Wabe des ungeheuren, summenden, künstlichen Bienenstocks dieser Stadt. Auch ich lebe in einer solchen Wabe. Ich bin ein Fremder hier. Von den 170.000 Menschen meines Stadtteils kenne ich vielleicht 12. Einschließlich des Mannes, der mir morgens an der U-Bahn-Station die Zeitung verkauft. Von den 8 Millionen Menschen Londons kenne ich kaum mehr als 100, einschließlich des Liftführers in meinem Büro. Die 8 Millionen kümmern sich nicht um mich. Sie gehen ihre Wege und wissen nicht, dass ich ihnen nachspüre. Ihren Gewohnheiten, ihren Ansichten, Vorlieben und Neigungen. Ich bin ihnen wie ein Jäger hinterher und spähe aus, wo sie arbeiten und wie und wo sie schlafen und wann und was sie essen und denken und hoffen und spielen und lieben. Weshalb sie diesen Stadtteil bevorzugen und jenen vermeiden. Sich hier amüsieren, dort arbeiten und wieder woanders schlafen. Ich studiere die Anatomie dieser Weltstadt und bin auf der Jagd nach Londons Herz. Die Anatomie der Weltstadt, der großen alten Hydra mit den vielen Herzen und Lungen, Mündern und Hirnen. Wo ist das Herz des Heringschwarms, das Herz im Ameisenhaufen, im Korallenriff? Niemand weiß es. Es gibt nur eine Keimzelle. Die City of London. Älteste Teile, Römerzeit, Zirkus, Bäder, Villen. Im Grundriss noch erkennbar. Jüngste Teile, Atomzeitalter, Nissenhütten, und so. Bereich der City, eine Quadratmeile. Eine Meile Wasserfront an der Themse. Im Osten der Tower of London. Die alte königliche Festung außerhalb der Stadtmauer. Ein graues Durcheinander von Türmen und Toren, blutrünstigen Erinnerungen und Fremdenführern in scharlachroten und schwarzen Röcken. Das Ganze halb versunken in der Erde neben dem höheren Niveau der Straßen, wie ein Geschoss aus alter Zeit, das man vergessen hat herauszuziehen. Dieses königliche Geschoss traf dicht neben das Herz der Stadt. Aber es machte nichts, denn der Bürger der City war immer überlegen, wenn die gekrönten Häupter... Die City of London. Gekrönt von der St. Pauls-Kathedrale. Baubeginn 1695. Baumeister Sir Christopher Wren. Mit einem jährlichen Gehalt von 200 Pfund. Weniger als ein Straßenfeger heute, wenn seine Gewerkschaft funktioniert. Wie eine gute alte Glucke plustert sich die Kuppel der St. Pauls-Kathedrale über der Innenstadt. 120 Meter Höhe bis zum Kreuz. Früher musste man sich den Hals verrenken, wenn man hochgucken wollte, denn zehnstöckige Bürohäuser, Banken, Zeitungsgebäude drängten sich um Schiff und Chor. Seit dem Krieg sind ringsum leere, wüste Plätze. Hässliche Narben im Herzen der City of London. Seit dem Krieg. Keller, die in den Himmel starren, und niederes, bewachsenes Gemäuer. 29. Dezember 1940. Heftiger Luftangriff auf die City. Aus dem Bericht eines berühmten Augenzeugen. Wir drangen so nah an das Feuer vor, wie der Rauch es erlaubte. Aber sogar jenseits der Themse brannte man beinahe an unter Schauern von Funken. Als wir es auf dem Wasser nicht mehr aushalten konnten, zogen wir uns zu einem kleinen Bierrestaurant am Ufer zurück, gegenüber den drei Kronen. Da blieben wir, bis es fast dunkel war, und sahen das Feuer wachsen und in der Dunkelheit an Größe zunehmen. An allen Ecken, an den Türmen, zwischen Kirchen und Häusern drang es heraus. Soweit wir den Hügel der City hinaufblicken konnten, eine schreckliche, böse, blutige Flamme, das war nicht die klare Flamme eines gewöhnlichen Feuers. Barbara ging mit ihrem Mann vor uns weg. Wir blieben, bis es ganz dunkel war. Wir sahen das Feuer wie einen einzigen Flammenbogen von diesseits der London Bridge bis jenseits und dann in weiter Kurve den Hügel hinan. Ein Halbkreis von einer Meile Länge. Das Schauspiel machte einen weinen. Kirchen, Häuser, alles auf einmal in Brand. Und das widerliche Geräusch der Flammen und einstürzenden Gebäude. Das waren Zeilen aus dem Tagebuch von Samuel Pepys, dem Mann, der am meisten für das Wiedererstarken der englischen Flotte getan hat. Es ist freilich nicht 1940 gewesen, dass er diese traurigen Zeilen in sein Tagebuch schrieb, sondern vor fast 300 Jahren, am Sonntag, den 2. September 1666. Damals, als fast die ganze Londoner City von den Flammen verzehrt wurde. 13.200 Häuser, 89 Kirchen. Die einen sagen, das Feuer sei im Ofen des Bäckers Ferner in Pudding Lane entstanden, die anderen, es sei von den Franzosen oder Holländern angelegt worden. Das interessiert nur noch den Historiker, nicht mehr den Kaufmann der City of London. Er baute die Stadt wieder auf. Der Kaufmann der City of London, er hat's überstanden. Und mehr als nur das. Seit 2000 und einigen Jahren. Er überstand zahllose Barbaren, die Sachsen, die Angeln. Die Dänen, die Ritter der Normandie. Und Invasionen von Grippe und wertlosem Geld. Und die Cholera-Epidemie. Und Bürgerkriege und Revolutionen, französische Siege und Reformationen und Bomben aus Zeppelinen. Und geplatzte Wechsel und schlechtes Verdienen. Er überstand alles. Die Könige ließen sich mästen, dann wurden sie Schuldner. Und die Herzöge, die ihn erpressten, krochen zu Kreuz. Er überstand die Blockaden der Themse. Und Einbrüche in seinen Laden. Und Bankenkräche. Und Wasserschaden. Und drohend versammelte spanische Armaden. Triumph und Ruinen. Rauch, Nebel und Pracht. Verlieren, verdienen. Verdienen. Verlieren. Ihm hat's nichts gemacht. Der Kaufmann der City of London. Er sah die Throne wackeln, und neue Paläste und Shakespeares Theater. Und Hochzeitsfeste. Sasultane, Rajas. Und Prozessionen in Scharlach und Gold. Und verpfändete Kronen. Er sah 1000 Familienväter ihr Geld verwetten. Und 2000 schreiende Suffragetten. Die Weltausstellung. Turbane und Scheiks und Straßenkrawalle. Und Autobusstreiks. Er sah Johnston und Shaw und Milton und Byron. Und Kriegsveteranen, die Lieder leiern. Er sah Equipagen, Rolls-Royces und Perücken. Und Galgen. Und ganz neue Themsebrücken. Fabriken in U-Bahn-Katakomben und brummende ferngesteuerte Bomben. Er überstand Schieber. Gefälschte Schecks. Bankrotte. Schafotte. Die Profitex. Sah Blücher und Wellington, Huren. Und Narren. Und Boxer. Und Dieben. Und Pestleichenkarren. Triumph und Ruinen. Rauchnebel und Pracht. Verlieren, verdienen. Verdienen. Verlieren. Ihm hat's nichts gemacht. Die City of London. 500.000 Menschen Tagesbevölkerung. Nur 5.000 Menschen bei Nacht. Ja, in der Nacht ist das Herz Londons leer. Nur ein paar Katzen, Portiers, Wächter und Polizisten in den alten verbauten Bürohäusern. Die größte Konzentration von Reichtum in der alten Welt ist nachts und an Sonntagen so still wie ein Friedhof. Aber morgens, so gegen 8, da beginnen die Vorstädte auf 20 Meilen im Umkreis ihr überschüssiges Blut in die City zu pumpen. In Minutenabstand spähen die U-Bahnen Menschen aus. Jeder hat eine Zeitung unter dem Arm und die roten Omnibustürme, vollgestopft mit Menschen, entledigen sich ihrer Last. Nach einer Stunde sind eine 500.000 Menschen auf ihre kleinen, stickigen Büros verteilt und schreiben und telefonieren und telegrafieren, rechnen und überschlagen, kalkulieren, korrespondieren, addieren und subtrahieren, wechseln und spekulieren den ganzen Tag über. Mittags kommen sie für eine Stunde heraus und füllen die kleinen Bierhäuser mit dunklen Anzügen, schwarzen steifen Hüten, Zigarettenrauch und summender Unterhaltung. Und gegen 5 schwärmen sie wieder zu den U-Bahn-Stationen. Die saugen sie ein, schlürfen sie weg wie Staubsauger und aller Minuten werden wieder Tausende, 10.000 Menschen auf die Vorstädte verteilt. Von den mehr als 800.000 Londonern, die ihr Geld in Handelshäusern, Banken und Versicherungen verdienen, ist die Hälfte tagsüber innerhalb der geheiligten Quadratmeile versammelt, die man City nennt. Bank of England, Stock Exchange, Threadneedle Street, Lombard Street. Es ist, als habe man sämtliche Säulen Griechenlands hier zusammengetragen und an die Fassaden der Finanzburgen geklebt. Nur zur Schau, nicht als Stützen. Diese Häuser tragen sich selbst. Die Fabriken, die Arbeiter, die Schiffe vieler Länder, aller Erdteile, sind unsichtbar hinter ihnen tätig. Bank of Adelaide, Bank of Australasia, Bank of America, Bank of British West Africa, Barclays Bank, Bank of China, Bank of India, Midland Bank, Bank of London and South America, Bank of Montreal, Bank of Manhattan, Bank of New South Wales, Bank of Scotland, Bank of Spain, Bank of New Zealand. Städte, Länder, Erdteile. Ein Federstrich hier oben im 6. Stock und in Australien werden 50.000 Schafe geschlachtet. Ein Telefonanruf da in der dunklen Hinterstube und irgendeine Fabrik in Birmingham beginnt weitere 1.000 Autos herzustellen oder Fahrräder. Oder Staubsauger, oder Radioapparate, oder Lokomotiven. Die dicken Hauptbücher, die Geldschränke in den Kellern, sie sind nur ebenso viel Abkürzungen für Erfindungsgeist und menschliche Energie. Für fauchende Maschinen, rollende Züge, für fördernde Kräne, sausende Räder, für ausschwärmende Teepflücker und schweißtriefende Arbeiter in den Goldminen Südafrikas. Aber der Citibankier, der Börsenmakler, der Versicherungsdirektor ist heute ernster als je seit Napoleons Zeiten. Er hat viele Pfunde und zu wenig Dollars. Die Anatomie der Kurse hat gelitten. Auf der Erde ist eben alles ungleichmäßig verteilt. Aber nicht nur Dollars und Pfunde, auch Land und Wasser. Die Erde hat eine Hälfte, die fast nur aus Ozeanen, Wasserhosen, Albatrossen und ein paar Inseln besteht und eine andere Hälfte, auf der sich die Kontinente drängeln. Wer einen Zirkel zur Hand hat, kann auf dem Globus nachrechnen. Im Mittelpunkt der Wasserhälfte findet er nichts. Aber genau in der Mitte der Landhälfte unserer Erde liegt London. Wie eine Spinne im Netz der Schifffahrts- und Fluglinien. Das Meer nähert London. Und wer es nicht glauben will, dass diese Stadt an die 80 Kilometer landeinwärts eine Seestadt ist, der gehe an die Themse und schaue zu, wie die hohe See ihre Flut hinaufschickt und in der Ebbezeit den langen Schlund Londons leer saugt und mit der Flut wieder füllt. Und mit jeder Füllung kommen Schiffe hinauf. Große Frachter und kleine Leichter, Schleppkähne und Barkassen, Tanker und Fruchtschiffe, Küstensegler und Motorboote. London, der größte Hafen der Welt. Und der stillste, den ich kenne. Vielleicht, weil er so groß ist. Der konzentrierte Lärm eines Mittelmeerhafens, hier ist er fein verteilt über weite Strecken, viele Meilen hinab und hinauf die Themse. Geräuschlos schwenken die Kräne und heben Säcke, Kisten und Rollen hinauf in die Speicher. Die Arbeiter machen nicht viel Aufhebens voneinander, sie sind wortkarg. Sie kommen mit ein paar Zurufen aus. Nur wo die Schiffe ausgebessert, überholt, abgekratzt werden, da herrscht der Presslufthammer. Aber man hört ihn nicht weit. Der Hafen verschluckt die Geräusche. 50 Kilometer Quayanlagen, Tilbury Docks, London Docks, Victoria and Albert Docks, West India Docks. West India Docks. Gewürze, Zucker, Rum. Kein Wunder, dass hier so viel geklaut wurde, dass im Jahre 1800 eine riesige gelbbraune Ziegelmauer um die Docks errichtet werden musste. Andere folgten. Mauern, Wälle, Wände überall. In schalldichte Kästchen wird der verstreute Lärm des Hafens eingeschlossen. Die Themse selbst ist eingerahmt und eingemauert von himmelhohen Speichern. Sie verschlucken die Geräusche und Reis und Tabak, Papier und Tee, Getreide, Früchte, Öle, Kuhhäute und Holz. Aus den tiefen Speicherbäuchen werden die Schiffe gefüllt mit Kleidern und Margarine, Mänteln, Radioapparaten, Heizsonnen, Lastwagen und Grammophonplatten. Erzeugnisse Londons für Küstenfahrt und Welthandel. Der Londoner Hafen konzentriert mehr als ein Drittel des gesamten englischen Handels. Der größte der Welt. Der ruhigste der Welt. Handelt 700 Millionen Pfund pro Friedensjahr auf Schiffen mit einer Gesamttonnage von 60 Millionen Tonnen, ein und aus. Und so viel müssen es wohl sein. Die 8 Millionen wollen leben. Sie gehen nicht nur ins Kino. Sie konsumieren nicht nur. Zur Anatomie dieser Weltstadt gehört nicht nur die City, nicht nur West End und Piccadilly, Mayfair und Kensington. Dazu gehören nicht nur die Theater und Restaurants um Leicester Square. Die 8 Millionen leben nicht nur von Renten und Fremden, von Handel und Umschlag. Sie produzieren. Wer mit seinen Augen von der Kuppel der St. Pauls-Kathedrale aus den Benzindunst der Autos, den Rauch hunderttausender Kamine, den Staub der dicht besiedelten Vorstädte und die neblige Luft Londons durchdringen könnte, der würde es sehen. Jenseits der erstarrten Dächerbrandung lange Reihen von Fabriken. Sie säumen in weitem Kranz die Weltstadt. Hallen und Höfe, Glaswände und Schuppen, Motorenstationen und Schornsteine Sonderzahl. Von Tilbury nach Westham, durchs alte East End nach Stratford im Bogen das Leetal hinauf. Walthamstow, Tottenham und Edmonton, eine Kette von Fabriken. Öl in Fässern, Zucker in Büchsen, Margarine schlicht in Papier, Unterseekabel, Wildlederschuhe, Zement in Säcken, Bier, Schiffsturbinen, Rechenmaschinen, Unterziehwesten, Kathothekkästen, Autos, Spielzeuggetier. Und in Nordwest-London, entlang Edgware Road, um Wilston und Acton. Sternmotore, Flugzeugpropeller, Eisentore, Suppenteller. Packmaterialien, Lack, Chemikalien. Fabriken entlang der Great West Road um Brentford und Richmond, South Hall und Uxbridge. Aus Marmeladekesseln quillt süßer Dampf. Hier werden Kolben geschliffen und Fahrradspeichen geschnitten und Seile gedreht aus Hanf. Nebenan... Achtung, Feuergefahr! ...werden Filmkassetten gefüllt. Und Gemüsekonserven. Und Hustentabletten gedreht. Und was gegen wunde Füße und Nerven. Und Fabrikhallen im Süden Londons, zwischen Kingston Bypass, Mitcham und Croydon. Messinstrumente, thermoelektrische, Radioröhren und antiseptische Watte, Gummilöwen und Gummischürzen, Fischkonserven, Soßen und Würzen, Kabel und Ziegel, Farben und Tiegel, Schleiflack und Spiegel, Linsen, Konvex und Konkav. In diesem durch Rauchfahnen markierten Zirkel von Fabriken, hinter pochenden Maschinen, in langen Sälen, in Staub und Lärm der Hallen, an laufenden Bändern und brodelnden Kesseln stehen die Arbeiter und Arbeiterinnen Londons. 1.200.000. Ich bin einer davon. Und ich verdiene 5 Pfund in der Woche. Jeden Freitag bekomme ich die Tüte und sonnabends bleibe ich zu Hause, weil die Fabrik kein Material hat. Um 6 stehe ich auf und esse Schinken und Eier. Aber nur in der Fantasie. Denn seit dem Krieg gab's das nie außer sonntags. Verflucht. Ja, und dann fahre ich 8 Meilen. Meist unter der Erde. Und lese die Daily Mail. Wegen Cricket und Fußball und so. Zum Lunch gibt's Kartoffeln und Corned Beef und Tee. Das essen wir in der Kantine. Und um 4 Uhr fahre ich dann wieder 8 Meilen. Meist unter der Erde. Und lese den Star. Wegen Cricket und Fußball und so. Und dann trinke ich ein Bier im Old George um die Ecke. Mit Jack und mit Bill und mit John. Wir besprechen den Mord in der High Street. Und dass ihn die Polizei nicht gekriegt hat bisher. Und dann sind wir uns alle Mann klar, dass die Polizei früher viel besser und billiger war. Und auch das Bier kostet zu viel. Und den Tabak kann ja kaum jemand bezahlen. Und die Alte stöhnt auch. Mit dem Wirtschaftsgeld kommt sie kaum aus. Aber lass mal. Zum Kino so 1 oder 2 Mal die Woche, da langt's noch. Und da gehe ich jetzt hin. Da geht er hin und gibt einer anderen Kategorie von Londonern was zu verdienen. 650.000 sind in Gasthäusern und Restaurants, in Hotels, Theatern und Kinos beschäftigt. 650.000. Übrigens meist Frauen oder Mädchen. Ich bin eine davon. Und ich muss immer ein bisschen hübsch aussehen. Aber seine Strümpfe sind kaum zu haben. Und deshalb wasche ich die beiden Paar, die ich habe, immer einen um den anderen Abend. Ja, wenn Tom da wäre, könnte er mir ein drittes Paar kaufen. Aber er ist in Burma und kommt erst nächstes Jahr auf Urlaub. In Daily Mirror habe ich gelesen, dass sie dort 6 Minister ermordet haben. Aber Tom ist zum Glück nur Sergeant. Gestern war übrigens ein tolles Bild im Mirror von James Mason. Den sehe ich gerne im Kino. Da vergesse ich ganz, wie müde ich eigentlich bin. Den ganzen Tag hin und her laufen und Gäste bedienen und abrechnen. Und meine Kasse stimmt nie. Und dann 3/4 Stunde in Omnibus. Und dann Schlange stehen für ein bisschen Fisch oder Gemüse. Und es wird auch immer teurer. Ja, als Tom noch da war, gingen wir abends tanzen. Nach Hammersmith. Oder zu Elefant und Castle. Aber jetzt bin ich immer viel zu müde dazu. Manchmal donnerstags habe ich gar keine Lust, im Kirchenchor zu singen. So müde bin ich. Deshalb gehe ich auch zeitig schlafen. Man muss die 21 Schillinge ausnützen, die man für Bett und Frühstück bezahlt. Das ist billig? Nur ich finde das teuer und mehr kann man in unserer Gegend wirklich nicht verlangen. Mabel sagt immer, ich wohne in einem Slum. Aber um die Ecke von mir werden neue Häuser gebaut. Mit Fahrstuhl und Eisschrank und Balkon. Jede Wohnung. So eine möchte ich haben, wenn Tom wiederkommt aus Burma. Gebäude, die sich infolge Verwahrlosung oder Fehlens geeigneter sanitärer Anlagen zur menschlichen Behausung nicht eignen oder die infolge schlechter Bauweise oder Enge und schlechter Bauweise der Straße gefährlich oder schädlich sind für die Gesundheit der Einwohner. Das ist die gesetzliche Definition der Slums, Abschnitt 25 des Housing Act aus dem Jahre 1936. Ein beliebtes Gesprächsthema seit Generationen. Heute sind 230.000 Londoner Bauhandwerker im Kampf mit diesem Gesprächsthema. Eine Armee. Da, wo heute die BBC sendet, war früher ein stinkendes, muffiges Durcheinander überfüllter Gassen. Das ist lange Zeit her. Heute erhebt hier am Ende eines breiten Straßendurchbruchs Busch House seine grauen, kantigen Fronten und sendet die Stimme der Insel, die Stimme der Weltstadt um die ganze Erde. This is London calling in the European service of the BBC. London calling. Voilà Londin. Uslyšíte noční vydání československých zpráv, které vysílá britská La Voce di Londra. Estación de Londres de la BBC. Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a radiar el tercer boletín de noticias en español. Hier ist England. Wir sprechen zu Österreich. Ici Londres. England, hier ist England. Das war der Mund der Weltstadt. Das waren die Stimmen von Busch House am Strand. Und ob es regnet oder ob die Sonne scheint, der Strand ist die lustigste und heiterste Straße Londons. Es wird einem wohl ums Herz, wenn man den Strand hinab oder hinauf geht. Die Auslagen in den Schaufenstern sind nicht pompös und nicht ärmlich. Gerade das, was man so braucht. Sportmützen und feste Schuhe, Lehrbücher für Chirurgie und Hindustani, Stoppuhren, Lederkoffer, bunte Hemden und ein gutes Paar Hosenträger. Die Theater spielen hier haltbare Stücke, die ein Dreivierteljahr auf dem Programm bleiben. Die Reisebüros befördern dich in alle Welt. Australierhaus und Südafrikahaus, Neu-Süd-Wales-Haus und Neuseeland-Haus. Alle bemüht, dich wissen zu lassen, was du wissen musst, willst du in die Dominion gehen. Es ist ein Geruch von weiter Welt in dieser Straße, von Pflanzerleben und Urwald und Wüste. Ein Moskitonetz? Bitte. Einen Tropenhelm? Bitte. Und Inder, Chinesen, Südamerikaner und Leute aus Westafrika, da sind sie, bitte. Das ist der Strand, solide und südlich zugleich. Keine gerade Straße, aber auch keine krumme. Mal weit, mal eng. Sie läuft in einer unmerklichen Kurve, nicht wahr? Sie ist nicht würdige City und nicht vergnügungssüchtiger Westen. Sie ist der Strand. Wo fände man in der ganzen Welt eine Straße, die sich nicht scheut, ihren brausenden Verkehr um zwei Kirchen zu leiten? Um zwei Kirchlein, die mitten auf der Fahrbahn stehen. Nein, nicht stehen. Sie sind gebaut wie alte, hochbordige Schiffe. Sie liegen hier nur vor Anker. Gleich segeln sie davon, mit aufgerichteten Masten den lustigen Strand hinab. Dahin, wo hoch über den Dächern, eine halbe Meile entfernt, gerade vor dem Himmel, ein Mann im Dreispitz und mit langem Rock auf sie wartet. Admiral Nelson, Trafalgar Square. Admiral Nelson ist groß und gewaltig über dem Strand. Wie einst zwischen geblähten Segeln im Pulverdampf auf der Brücke. Aber ach, je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er. So ist das mit großen Männern. Es liegt an unserer Froschperspektive. Unmittelbar von unten, vom Fuß der Riesensäule, die ihn trägt, wirkt Nelsons Statue winzig. Viel kleiner als die Bronzelöwen, die am Fuß der Säule Wache halten. Mit unendlich gelangweilten Augen blicken sie auf die donnernde Prozession der roten Omnibustürme. Zu dreien nebeneinander, zu acht und zu zehn hintereinander drängen die Omnibusse den Strand hinab. Die zwei großen Reklameaugen der Picture Post über dem Führersitz sind drohend auf den armen Fußgänger gerichtet. Aber wenn das rote Licht es befiehlt, halten die Ungeheuer vor ihm wie dressierte Elefanten. Hier am Trafalgar Square sind wir im Herzen des Weltreichs. Links drängen die Taxis und die roten Türme nach Whitehall, Foreign Office, Admiralty, Colonial Office, Home Office, War Office. Rußgeschwärzte, strenge Prachtfassaden. An der Wetterseite sind die Säulen und Simse weiß gewaschen, wie Röntgenbilder, die das tragende Skelett des Gebäudes in weiß wiedergeben. Hier links geht es nach Downing Street Nummer 10, wo die Fäden des Commonwealth und des Empire in einem mittleren Haus zusammenlaufen. Hier geht es nach Westminster, House of Commons, House of Lords, wo die Freiheit der Engländer ihren Ursprung nahm. Hier geht es nach Westminster Abbey, wo gekrönt wird und begraben. Und rechts hinauf von Trafalgar Square eilen die Herden der roten Elefanten mit den Picture-Post-Augen und die Rudel schwarz lackierter Rolls-Royce und die schnellen Schwärme taubenblauer Taxis nach Pall Mall und St. James, wo die Herren ihre Hüte, Schirme, Angelruten, Krawatten und Golfschläger kaufen, wo ihre Clubs sind, Oasen des Portweins und der ausgestreckten Beine. Und hier rechts geht es nach Mayfair, wo der feine Mann wohnt und wo es gar nicht so viel Wohnungen gibt wie feine Leute. Und zum Dorchester, Ritz, Berkeley, den Vorbildern aller Hotels in 5 Erdteilen. All diese Perspektiven eröffnet Trafalgar Square, das Herz des Weltreichs. Links werden die Meere und Kontinente zusammengehalten mit alter Kunst, Ruhe und warten können. Rechts geben die Reichsten aller Rassen und Nationen ihr überschüssiges Geld aus. Aber in der Mitte geht es durch einen Torbogen eine lange Allee hinab. Die Mall nach Buckingham Palace, dem Haus der königlichen Familie. Und dahinter beginnen die stundenweiten Parks. St. James's Park, Green Park, Hyde Park. Grüne, atmende Lungen im steinernen Brustkorb von London. Kurzgeschorener Rasen und alte Bäume. Cricketspieler, Schläfer, Seen, Reitwege und Liebespaare und grasende Schafherden inmitten von London. Und keine Verbotstafeln, außer einer ganz versteckten, die ich am Rande von Hyde Park fand. Sie empfahl mir unter anderem, keine alkoholischen Getränke in ein Boot und keinen Hund in den Park mitzunehmen, falls ich mich darin auf einem Pferderücken fortzubewegen gedächte. Hier herrscht Ruhe. Doppelte Ruhe vor dem fernen, grollenden Hintergrund der Autos und Omnibusse ringsum. Dreimal gesegnete Ruhe der Zeitungsleser und Kindermädchen, der Bankbeamten im Grase und der Polizisten neben den Freilichtrednern bei Marble Arch. Da stehen die Spaziergänger belustigt und die Stenotypistinnen und Soldaten, die Fremden und die Einheimischen in Grüppchen und Haufen um die Redner von 6 Uhr abends bis zur Dunkelheit. Na, das weiß ja jeder. Jeder weiß, dass hier über alles geredet, gespottet, geschimpft und diskutiert wird. Und wenn ich nicht so schüchtern wäre, so würde ich mich auch eines Abends hinstellen und um Gehör bitten und zu reden anfangen. Und Folgendes würde ich sagen. Ladies and Gentlemen, ich bin ein Fremder hier. Sie merken es an meinem Akzent. Aber ein paar Worte werden Sie mir erlauben. Ein paar Worte über Ihre Stadt London. Ich finde sie groß und gewaltig und überwältigend. Und zugleich freundlich und gar nicht herzlos. Gar nicht. Ich frage Sie, Ladies and Gentlemen, wären sonst Leute aus aller Welt nach London gekommen, wenn es herzlos wäre? Ich meine nicht nur Fremde wie mich so auf Besuch, sondern Leute, die hier ihre zweite Heimat fanden. Namen? Ein ganzer Sack voll. Die Rothschilds und die Barings, die Sassoons und die Göschen. Ah, richtig, ja. Die kamen alle mit Geld. Aber Bakunin und Marx und Mazzini und Benesch und Lenin, kamen die mit Geld? Sie hatten es in ihren Heimatländern nicht allzu gut und London nahm sie auf. Sie sind ja auch gekommen, Sie da hinten. Wann kamen Sie? 1939, ich bin Tscheche. Und Sie? 1938, ich bin österreichischer Sozialdemokrat. Und Sie? С 18-го года я царский офицер. Ein zaristischer Offizier. Seit 1918 hier. Und Sie? Sono un antifascista italiano. Lasciai l'Italia nel 23. Ein italienischer Antifaschist seit 1923 hier. Und Sie? Ich bin seit 1933 hier. Ich bin aus Berlin. Jüdin. Und Sie? Warum sind Sie in London? Yo tuve que salir de España hace 11 años. Rotspanier. Und Sie? Ja, jestem Polakiem z Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Soldat. Pol. Sie alle kamen nach London. Und mit ihnen Tausende, Hunderttausende von Emigranten. Seit Jahrhunderten kamen sie. Hugenotten und Katholiken, Sozialisten, Reaktionäre, Royalisten und Republikaner, Nationalisten und pazifistische Revolutionäre. Braune, gelbe, weiße und schwarze Gesichter. Krause Haare und glatte Haare, glatzköpfige Kreise und aufbrausende Jünglinge. Frauen und Männer, Arme und Reiche, Professoren, Bankiers, Hafenarbeiter, Drucker, Köchinnen, Könige, Dienstmädchen, Offiziere und Trödler, Seeleute und Atomforscher. Sie alle kamen nach London, weil London nicht viel fragte. Weil diese große, neblige, alte, ruhmreiche Stadt Platz für sie hatte neben ihren anderen Millionen und sie in Ruhe ließ und nicht beachtete, solange sie die Gesetze achteten. Ja, die Gesetze. Die ganze Londoner Polizei, 20.000 Mann stark wie sie ist, könnte vor dem schmutzigen Hause des kleinen polnischen Juden in East End aufmarschieren und könnte doch nicht hinein ohne richterlichen Befehl. Denn auch die Polizei muss die Gesetze achten. Ladies and Gentlemen, würde ich sagen, verzeihen Sie einen Schuss Sentimentalität. Aber ich liebe Ihre Stadt. Ich habe eine Schwäche für Ihre rauchenden Kamine und Ihre engen Büros. Ich liebe London, obwohl seine Kneipen zu unmöglichen Zeiten schließen und die Kochkünste dieser Stadt erschreckend gering entwickelt sind. Ich leugne nicht, dass es hier und da eine schmutzige Stadt ist und dass die Vorstädte langweilig sind. Aber sie sind ruhig. Wie Dörfer, wie Kurorte. Nein, es ist keine wunderschöne Stadt. Und trotzdem gehe ich gern in die City und in den stillen Riesenhafen, an den Fabrikhöfen vorbei und in die tiefen Fuchsbauten der U-Bahnen, den Strand hinunter und zu Trafalgar Squares Bronzelöwen. Ich weiß nicht, wo Londons Herz ist, aber es ist da. Ich mag eine Stadt gern, in der die Omnibusse Augen haben und die Menschen es einfach nicht bemerken, wenn man zerrissene Hosen anhat. Vielleicht tun sie auch nur so, umso besser. Ich habe was übrig für eine Stadt, in der man zusammenkommt, um allein zu bleiben. Ich bin vernarrt in die sachliche Höflichkeit der Londoner Männer und Frauen, in ihren Humor, in ihre unerschütterliche Gelassenheit und in ihre Hilfsbereitschaft für aller Welt Menschen. Sie kommt aus dem Herzen, nicht aus Berechnung. Ladies and Gentlemen, würde ich sagen, Ihre Stadt ist eine Weltstadt mit Herz. Groß an Raum, an Ruhm, an Ruhe. Ich liebe den Klang dieses Namens. Er tönt wie eine Glocke durch die neblige Luft unserer Zeit. London, London. Und dann würde ich schweigen, als einziger gerührt und ergriffen und verlegen. Und vielleicht würde eine Kapelle im Hintergrund von Hyde Park etwas spielen zum Preise Londons. Hier ist London, Anatomie einer Weltstadt von Peter von Zahn mit Georg Eilert, Horst Fleck und Willi Schweißgut. Eine Produktion des NWDR 1948. Davor hörten Sie Gabi Hartl, Maharaja des Radios, die Rundfunklegende Peter von Zahn. Eine Produktion von Serotonin im Auftrag des NDR 2013. Mehr zum Thema gibt es im Forum Zeitgeschichte in einer halben Stunde bei uns auf NDR Info. Peter von Zahn im Porträt um 12.30 Uhr.